dort hängt ein Mann am Kreuze, ein Mann am Kreuze und stirbt. Dort hängt ein Mann am Kreuze, ein Mann am Kreuze und stirbt. Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn getan? Warum hängt er am Kreuze? Warum schlägt man diesen Mann? Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe war das bei ihm. Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe. Alle Sünde und alle Schuld dieser Welt. Auf ihm lag alle Sünde und alle Schuld dieser Welt. Was macht der Mann am Kreuze? Was hat ihn so entstellt? Warum muss der Mann sterben? Warum wird er so gequält? Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe war das bei ihm. Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe. Dort hängt ein Mann am Kreuze, ein Mann am Kreuze und stirbt. Dort hängt ein Mann am Kreuze, ein Mann am Kreuze und stirbt. Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn getan? Hängt er am Kreuze? Warum schlägt man diesen Mann? Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe war das bei ihm. Liebe, nichts als Liebe.